Kapitel 10. Das Aufklärungsgespräch und die ärztliche Gesprächsführung. Übung 10.3. Hörverständnis. Ärztliche Gesprächsführung. Gesprächsauszüge. Gesprächsauszug A. Mein Mann kann mir bei meinem Problem auch nicht wirklich helfen. Der trinkt sowieso fast täglich bis zum Umfallen. Was meinen Sie mit bis zum Umfallen? Wie viel trinkt Ihr Mann und wie oft? Gesprächsauszug B. Also, ich fasse nochmal zusammen, was Sie mir erzählt haben. Seit gestern haben Sie vermehrtes Wasserlassen und Brennen beim Wasserlassen. Auch haben Sie den Eindruck, dass Ihr Urin leicht rötlich verfärbt ist. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Dabei fällt mir noch ein... Gesprächsauszug C. Sie haben vorhin erzählt, dass Sie Probleme auf der Arbeit haben. Möchten Sie dazu noch mehr sagen? Ich arbeite wie verrückt und bekomme keine Anerkennung von meiner Chefin. Ich kann tun, was sie will. Sie hat immer etwas an mir auszusetzen. Ich bin wirklich ratlos. Gesprächsauszug D. Ich habe seit gestern Morgen nichts gegessen. So schlecht ist mir die ganze Zeit. Nichts gegessen? Ja, gar nichts. Noch nicht mal eine Kleinigkeit wie ein Stück Brot. Das kommt bei mir sonst nie vor. Das will schon was heißen. Gesprächsauszug E. Seit heute Morgen habe ich dieses komische Gefühl in der Brust. Erzählen Sie mir mehr über dieses Gefühl. Wie würden Sie es beschreiben? Gesprächsauszug F. Als ich nachts aufwachte, war ich schweißgebadet und mein Herz raste. Ah ja. Ich bin dann erstmal aufgestanden und habe ein Glas kaltes Wasser getrunken. Gesprächsauszug G. Ich möchte nicht operiert werden. Ich will nicht ins Krankenhaus. Ich kann das meinen Kindern nicht antun. Die brauchen mich doch. Wie sollen sie denn ohne mich auskommen? Sie machen sich Sorgen, weil Sie das Gefühl haben, nicht genügend für Ihre Kinder da sein zu können. Ja, genau. Sie haben sowieso schon genug darunter zu leiden, dass es mir in der letzten Zeit nicht so gut geht. Ich will Sie nicht noch mehr belasten. Es soll Ihnen doch gut gehen. Okay, ich verstehe. Sie haben ein schlechtes Gewissen, weil Sie krank sind. Und Sie denken, dass Sie Ihre Kinder damit belasten.